Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Otto von Bismarck, Diplomat im Schatten der Macht, von Karl Höfkes. Hatten Sie noch die Möglichkeit, Ihre Urgroßeltern kennenzulernen? Ich jedenfalls erinnere mich bis heute an einen lächelnden alten Herrn mit weißen Haaren, der mir bei meinen Besuchen mit leicht zittriger Hand kleine rote Äpfel schälte. Seine Frau, meine Urgroßmutter, saß bis ins hohe Alter jeden Abend in einem ihrer blau gepunkteten Kleider vor dem Fernseher und grüßte freundlich nickend den Nachrichtensprecher, wenn dieser mit folgenden Worten die Sendung einleitete. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie war fest davon überzeugt, dass er sie genauso sehen würde, wie sie ihn. Als sie im Jahre 1962 starb, war sie 94 Jahre alt. Rechnen Sie mit. Ihr Geburtstag fiel in das Jahr 1868, 3 Jahre bevor Bismarck in Versailles das Zweite Deutsche Reich ausrief. So schnell verliert Geschichte den Beigeschmack des Antiquierten und Verstaubten. Nur wenige Generationen zurück und wir sind mitten im Geschehen. In diesem Fall im Jahr 1815, genauer gesagt im Spätsommer 1815. Zu diesem Zeitpunkt stand Europa an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Nur wenige Wochen zuvor hatten britische und preußische Truppen bei Waterloo das letzte Aufgebot Napoleons vernichtend geschlagen und die französische Terrorherrschaft über Europa beendet. Ganz Preußen atmete auf. Die heimkehrenden Soldaten wurden bejubelt und mit Blumen begrüßt. Während die Menschen in den Schenken und Bierstuben den Sieg feierten und auf eine glückliche Zukunft anstießen, trafen sich die Siegermächte in Wien, um über das weitere Schicksal Europas zu entscheiden. Drahtzieher des Kongresses ist der österreichische Kanzler Clemens Graf Metternich. Ein mit allen Wassern gewaschener Diplomat, der nur 2 Ziele verfolgt. Die Sicherung der Habsburger Monarchie und die Ausschaltung Preußens als mögliche zweite deutsche Großmacht. Die modernen nationalen und liberalen Ideen sind in seinen Augen mindestens so überflüssig wie ein Kropf. Mit Haut und Haaren den tradierten Strukturen und der monarchistischen Gesellschaftsordnung verpflichtet, hat er sein Bemühen unter folgende Prämisse gestellt. Mein Wirken dient nichts mehr und nichts weniger als der Aufrechterhaltung dessen, was vorhanden ist. Was aber war vorhanden im Deutschland des Jahres 1815? Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, über Jahrhunderte die wichtigste Ordnungsmacht in Mitteleuropa, war 9 Jahre zuvor zerbrochen. Ausschlaggebend dafür war die Gründung des sogenannten Rheinbundes, eines Zusammenschlusses von 16 deutschen Fürsten, die sich Napoleon andienten, weil sie sich davon persönliche Vorteile versprachen. Aus Protest gegen diesen Verrat an der deutschen Sache hatte Kaiser Franz II. Aus dem Geschlecht der Habsburger am 6. August 1806 die Krone des Deutschen Reiches niedergelegt. Anschließend fasste er seine ererbten Länder Österreich, Böhmen, Mähren, Tirol, die Steiermark, Krain und Kärnten, Ungarn und das Banat, Siebenbürgen und Galizien, Dalmatien, Istrien, Venetien und die Lombardei zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zusammen und regierte sie als Kaiser Franz I. Ein fragiler Vielvölkerstaat, der die nationalen Interessen der einzelnen Völker unterdrückte und eine unheilvolle Entwicklung für ganz Europa einleitete. Mit diesem Schritt wuchs das Habsburger Reich auch aus Deutschland heraus. Es entwickelte sich zu einer südosteuropäischen Macht, die auf Dauer nicht mehr Fürsprecher gesamtdeutscher Interessen sein konnte. Parallel dazu hatte sich Preußen zur zweiten Großmacht auf deutschem Boden entwickelt. Landgewinne an Rhein und Ruhr, in Pommern und in Sachsen stellten die bis dahin uneingeschränkte Vormachtstellung der Habsburger in Frage. Genau das aber will Metternich in letzter Minute verhindern. Gemäß seiner Maxime: Alles, was Preußen schadet, ist erlaubt, zieht er hinter den Kulissen des Wiener Kongresses geschickt die Fäden. Mit Erfolg. Am Ende der Verhandlungen teilen sich neben Preußen und Österreich weitere 4 Reichsstädte und 35 souveräne Fürsten die Nachfolge des Deutschen Reiches. Zu ihnen zählen auch der englische, der dänische und der niederländische König, denen durch verwandtschaftliche Beziehungen Herrschaftsgebiete in Deutschland gehören. Deutschland als Flickenteppich. Eine wunderbare Lösung, um Preußens Machtansprüche einzudämmen, zumindest aus Sicht der Habsburger. Die unabhängig gebliebenen Fürsten tanzen vor Freude. Metternich ist ein Engel. Was zählt die Reichseinheit, wenn man Zollstationen errichten darf und jeden, der des Weges kommt, schröpfen kann? Patriotismus, gut und schön, aber damit lässt sich das aufwendige Leben eines Fürsten auf Dauer nicht finanzieren. Während die preußischen Unterhändler enttäuscht die Kutschen besteigen, um nach Berlin zurückzukehren, knallen in Wien die Sektkorken. Metternich, vornehm gekleidet, wortgewandt und ein Meister der Winkelzüge, reibt sich zufrieden die Hände. Er hat sein Ziel erreicht. Der Traum von einem vereinigten Deutschland unter preußischer Führung ist ausgeträumt. In Österreich hat das Haus Habsburg die Zügel weiter fest in der Hand und der Rest des Reiches, zusammengeschlossen in einem sogenannten Deutschen Bund, gleicht einem Puzzle kraftloser Kleinstaaten. Ganz so glänzend, wie Metternich geglaubt hatte, war sein Triumph dann doch nicht. Die von ihm geschaffene Ordnungsstruktur war ein brüchiger Bund, getragen vom Geist der Vergangenheit und unfähig, die Zukunft zu meistern. Außerdem dachte Preußen gar nicht daran, sich auf Dauer von einem österreichischen Diplomaten die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Das zerbrechliche Konstrukt hielt tatsächlich nur 30 Jahre. Dann knackte es im europäischen Gebälk. In Spanien, Italien, Belgien und Frankreich begannen Aufstände und Revolten. Die deutschen Fürsten waren beunruhigt. Sie verschlossen ihre Geldtruhen und verstärkten die Wachen vor ihren Residenzen. Das würde reichen, um den Pöbel abzuschrecken. Es reichte nicht. Als im Februar 1848 das französische Königshaus gestürzt wird, schwappt die Welle der nationalen Begeisterung auch nach Deutschland über. Zollstationen mögen fürstliche Kassen füllen. Ideen, deren Zeit gekommen ist, können sie nicht aufhalten. Nur wenige Wochen später tritt in der Frankfurter Paulskirche ein sogenanntes Vorparlament mit Abgesandten aus allen deutschen Staaten zusammen. Die Delegierten erarbeiten eine Verfassung für einen Staat aller Deutschen und beschließen die Durchführung allgemeiner und geheimer Wahlen für eine deutsche Nationalversammlung. Wieder sind es die Habsburger, die den Plan vereiteln. Weil sie darauf bestehen, ihre fremdvölkischen Besitzungen in Osteuropa in ein zukünftiges Gesamtdeutschland einzubinden, rücken die Abgeordneten von ihrer ursprünglichen Idee ab. Nach langem Hin und Her einigen sie sich auf eine kleindeutsche Variante: Deutschland ohne Österreich unter Preußens Führung. Der Riss durch das Reich geht immer tiefer. Nur ein Jahr zuvor, 1847, war ein gerade mal 34-jähriger Gutsbesitzerssohn als Nachrücker für einen erkrankten Abgeordneten in den preußischen Landtag eingezogen. Nichts Außergewöhnliches. Wir könnten darüber hinwegsehen, wenn er Müller, Meyer oder Schulze geheißen hätte, aber er hieß von Bismarck. Und damit gewinnt die Sache an Gewicht. Otto Eduard Leopold von Bismarck ist das, was wir heute salopp als harten Knochen bezeichnen würden. Seine Kollegen begegnen ihm mit Zurückhaltung. Ein Abgeordneter, der Verwaltungsarbeit und Beamtenmentalität verabscheut, ist ihnen suspekt. Gerüchte besagen, dass er als Student nur der tolle Otto genannt wurde, weil er keine Gelegenheit ausließ, um seine Fechtkunst unter Beweis zu stellen. Als verbürgt gilt auch, dass er wegen eines Pistolenduells eine Karzerstrafe absitzen musste. Es dauert nur ein paar Wochen. Dann kennt ihn das gesamte Parlament. Otto Eduard Leopold von Bismarck ist nicht nur ein pommerscher Dickschädel par excellence, sondern auch ein ausgewachsener Sozialisten- und Liberalenfresser, der die Rechte des Adels kompromisslos verteidigt. Seine Wortmeldungen sind gefürchtet, seine ironischen Kommentare gnadenlos. Neue Verordnungen für die Haltung von Kutschpferden, Abstimmungen über Mindestlöhne von Haushaltshilfen und endlose Debatten über die Öffnungszeiten von Biergärten langweilen Bismarck bis zum Abwinken. Dafür ist er nicht ins Parlament gezogen. Er will Politik machen und keine Zeit mit Nebensächlichkeiten verlieren. Nebensächlichkeiten? Politik machen? Keine Zeit verlieren? Die Parlamentskollegen sind empört. Was glaubt dieser Grünschnabel eigentlich, wenn er vor sich hat? Interessiert es sie, was Bismarck glaubte? Machen wir es kurz. Er hielt das Parlament für eine überflüssige Laune der Neuzeit, denn wichtige Entscheidungen fielen nach seiner Überzeugung auf anderen Ebenen. Weltfremde Hirngespinste von Abgeordneten interessierten ihn ebenso wenig wie das Gezerre um Kutschpferde, Haushaltshilfen und Schankverordnungen. Wie gesagt, er will Politik machen und keine Zeit mit Nebensächlichkeiten verlieren. Aber bis es soweit ist, sollten noch viele Jahre vergehen. Am 28. März 1849 verkündet die Frankfurter Nationalversammlung die deutsche Reichsverfassung. Ein Fanal für Freiheit, Gleichheit und Einheit. An der Spitze des Staates soll, als Kaiser aller Deutschen, der preußische König stehen. Herrliche Träumereien beflügeln die Fantasie der Abgeordneten. Man scherzt und lacht, klopft sich gegenseitig auf die Schultern und genießt den süßen Augenblick des Glücks. Alles wird sich zum Guten wenden. Bismarck betrachtet das Schauspiel distanziert, staunend und wortlos. Ihn erinnert der ganze Aufzug an ein absurdes Theaterspiel. Die letzte Sitzung des deutschen Parlaments fällt auf einen herrlichen Frühlingstag. Noch einmal wehen die schwarz-rot-goldenen Fahnen in den Straßen der alten Kaiserstadt Frankfurt. Nach dem feierlichen Absingen des Deutschlandliedes besteigt eine Gruppe von Abgeordneten die Kutschen, um nach Berlin zu fahren. Dort wollen sie dem amtierenden preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die deutsche Kaiserkrone antragen. Am nächsten Tag sind alle Träume ausgeträumt. Friedrich Wilhelm hat die Abgeordneten freundlich empfangen, die Kaiserkrone aber abgelehnt. für die Delegierten eine Katastrophe, für Deutschland die Rettung, für Bismarck der einzig mögliche Weg. Falls Sie jetzt irritiert sein sollten, trösten Sie sich, auch damals hat kaum jemand verstanden, warum die Sache platzte. Friedrich Wilhelm konnte die Krone nicht annehmen. Ein solcher Schritt hätte unabsehbare Folgen nach sich gezogen. England und Frankreich drohten bereits offen mit militärischen Konsequenzen. Österreich ballte warnend seine Faust und Russland beeilte sich, Wien militärische Unterstützung anzudienen. Da der Preußenkönig militärisch zu schwach war, um die Gegner in die Schranken zu weisen, tat er genau das, was Bismarck für das einzig Richtige hielt. Er lehnte die Krone ab. Sie ahnen allmählich, was Bismarck unter Politik verstand? Parlamente können beschließen, was sie wollen. Wenn sie nicht die Macht besitzen, um ihre Ziele durchzusetzen, sind die Entschlüsse nicht einmal das Papier wert, auf dem sie stehen. Will Preußen zur Führungsmacht in Deutschland aufsteigen, so braucht es zunächst einen starken Partner, der sich davon eigene Vorteile verspricht. Wir sprechen heute von einer Win-Win-Situation. Bismarck kannte den Begriff natürlich noch nicht. Inhaltlich aber gingen seine Überlegungen exakt in diese Richtung. Sollten Sie zufällig einen Bierdeckel und einen Bleistift zur Hand haben, schreiben Sie mit. Sie werden erstaunt sein, wie kurz ein erfolgreiches politisches Programm sein kann. Bismarcks ganze Politik beruht auf lediglich 5 Überlegungen. Erstens, Politik ist Außenpolitik. Zweitens, Parlamente haben mit wichtigen Entscheidungen nichts zu tun. Drittens, die Habsburger Monarchie ist auf Dauer eine Belastung für Deutschland. Viertens, Deutschland muss vereinigt werden, wenn nötig mit Gewalt. Fünftens, da Frankreich und England als Partner ausfallen, bleibt als einziger Verbündeter Russland. Das war's. Sie können den Bleistift wieder weglegen. Jetzt fehlt Bismarck nur noch die Macht, um seine Positionen durchzusetzen. Im Jahr 1850 widersetzt er sich einem Plan, der eine Union von 26 kleineren deutschen Staaten unter Preußens Vorsitz vorsieht. Er hat recht, der Vorschlag kommt zu früh, noch fehlt der starke Partner. Paris und London sind beruhigt, Österreich zufrieden. Der preußische König wird auf den jungen Politiker aufmerksam. Neun Jahre später ist Bismarck preußischer Gesandter in der russischen Hauptstadt St. Petersburg. Ein Vertrauensbeweis seines Königs, denn Bismarck besitzt keine diplomatische Ausbildung. Zu dieser Zeit steht die Stadt an der Neva in voller Blüte. Die goldenen Kuppeln der Kirchen und Paläste glänzen im Sonnenlicht. In den Akademien und Bibliotheken treffen Künstler und Wissenschaftler aus ganz Europa aufeinander. Zar Alexander II. Liebt St. Petersburg, nennt es das Fenster zur Welt und unterstützt großzügig die Ansiedlung neuer Theater und Museen, Schulen und wissenschaftlicher Institute. Bismarck nutzt die Chance. Er lernt Russisch und freundet sich mit dem einflussreichen Außenminister Alexander Gortschakow an. Er knüpft Beziehungen und gewinnt Einblicke in das gesellschaftliche und politische Innenleben des Zarenreiches. Die Russen schätzen den preußischen Diplomaten als standfesten Trinker und zuverlässigen Gesprächspartner. Sein Wort hat Gewicht, seine Persönlichkeit bildet das Fundament einer stetig wachsenden Freundschaft. »1862 versetzt ihn der König als preußischen Gesandten nach Paris. Eine Stippvisite. Wenige Wochen reichen. Dann sieht sich Bismarck in seiner Einschätzung bestätigt. Frankreich wird niemals einer deutschen Einigung zustimmen. Am 23. September kehrt er zurück nach Berlin. Die Stadt empfängt ihn wolkenverhangen, Regen trommelt auf die Straßen. Ein Wetter passend zur politischen Lage. Im preußischen Parlament stehen die Zeichen auf Sturm. Liberale und sozialdemokratische Abgeordnete proben den Aufstand. Sie verweigern dem neuen König Wilhelm I. die Zustimmung für eine geplante Heeresreform. Warum Geld ausgeben für moderne Kanonen und größere Kasernen? Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Freiheit statt Gewehre, Demokratie statt Gehorsam, Friede statt Krieg. Parolen, die gerne gehört wurden, vor allem in Paris, London und in Wien. Doch der preußische König traut dem Braten nicht. Als sich der Streit zum Verfassungskonflikt ausweitet, beruft er Otto von Bismarck zum vorläufigen preußischen Ministerpräsidenten. Dessen Antrittsrede macht Geschichte. Nicht durch Reden und Mehrheitsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Blut und Eisen. Das Parlament reagiert entsetzt. Die Abgeordneten sind fassungslos. Ein einziger Satz reicht aus, um ihn ein Leben lang abzustempeln: der eiserne Kanzler. Ein Urteil, das in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Es hat nur einen Haken. Es ist falsch. Es mag Sie erschrecken, aber Bismarcks Aussage trifft den Nagel auf den Kopf. Seine Überlegungen sind messerscharf und fehlerlos. Haben Sie auf Ihrem Bierdeckel noch Platz für drei Sätze? Dann schreiben Sie bitte mit. Erstens, Frankreich und England warten nur darauf, über Preußen herzufallen. Zweitens, diesen großen Fragen der Zeit kann sich Preußen nicht entziehen, selbst wenn es das wollte. Und drittens, wenn andere mit Kanonen schießen, sind Protestnoten wirkungslos. Bismarck jedenfalls zögert keinen Augenblick. Er weiß, dass ein Krieg gewonnen sein kann, bevor er überhaupt begonnen hat, wenn man sich entsprechend darauf vorbereitet. Mit einem juristischen Trick setzt er das Parlament außer Gefecht und zieht die Heeresreform ohne Rücksicht auf Verluste durch. Solange er seine Schritte vor Gott verantworten kann, ist ihm jedes Mittel recht. Am 8. Oktober 1862 übernimmt er zusätzlich zum Amt des Ministerpräsidenten auch noch die Aufgaben des preußischen Außenministers. Mit einem Schlag ist die Tür aufgestoßen. Jetzt kann er zeigen, was in ihm steckt. 3 Monate später bricht in Polen ein Aufstand gegen die russische Herrschaft los. Demokraten und Liberale in ganz Europa unterstützen die polnische Sache und hoffen auf den Sturz des russischen Zaren. Auch in Preußen drängen die parlamentarischen Vertreter der Deutschen Fortschrittspartei und der Sozialisten auf Hilfe für die Aufständischen. Bismarck hört sich ihre flammenden Reden gelassen an, nickt wohlgefällig und schließt dann ein Militärbündnis mit dem Zaren. Die Parlamentäre rasen und überschütten Bismarck mit den übelsten Beschimpfungen. Er sei ein Reaktionär und Kriegstreiber. Seine Politik sei verantwortungslos und treibe Preußen ins Abseits. Auf den ersten Blick scheinen sie recht zu haben. Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn genau das Gegenteil ist richtig. In Wahrheit verhindert Bismarcks Entscheidung den Fall in die Bedeutungslosigkeit. Der Vertrag mit dem russischen Zaren ist der Beginn eines Netzwerks von Vereinbarungen, mit denen Bismarck die Karten beim Spiel um die Macht in Europa neu mischt. Durch diesen Schritt gewinnt nicht nur die preußisch-russische Zusammenarbeit an Gewicht, sondern er treibt auch einen Keil zwischen Russland und Preußens Hauptgegner Nummer 1, Frankreich. Haben Sie Ihren Bierdeckel noch zur Hand? Lesen Sie nach. Da Frankreich und England als Partner ausfallen, bleibt als einziger Verbündeter Russland. Ein Vertrag mit dem Zaren, zumal zu einem Zeitpunkt, als ganz Europa mit Polen sympathisiert, ist genau das richtige Signal. Die großen Fragen der Zeit klopfen schneller an Bismarcks Tür, als ihm lieb ist. 1864 streckt der dänische König Christian IX. Seine Hand aus, um Schleswig und Holstein seinem Königreich einzuverleiben. Durch ganz Deutschland geht ein Aufschrei der Empörung. Die deutschen Länder beschließen ein gemeinsames Vorgehen gegen die Dänen. Österreich, das nicht zulassen will, dass sich Preußen zum Wortführer der deutschen Sache macht, schließt sich notgedrungen an. Der Feldzug ist reine Formsache. Nach wenigen Wochen streckt Dänemark die Waffen. Bei den anschließenden Verhandlungen blitzt Bismarcks diplomatisches Geschick auf. Metternich, der alte Fuchs, hätte den Plan durchschaut, aber Metternich ist tot. Während Österreich die Errichtung eines weiteren deutschen Bundesstaates fordert, favorisiert Bismarck die Aufteilung Schleswigs und Holsteins zwischen Preußen und Österreich. In Paris und London lehnt man sich beruhigt in die weichen Sessel zurück. Ein preußischer Ministerpräsident, der Deutschland weiter zerstückelt, scheint wenig gefährlich. Was auf den ersten Blick wie eine Schwächung Deutschlands wirkt, offenbart sich bei näherem Hinsehen als taktisches Meisterstück. Sollten Sie eine Landkarte zur Hand haben, können Sie Bismarcks Gedanken leicht nachvollziehen. Am Ende der Verhandlungen liegt das alleinige Verwaltungsrecht über Schleswig bei Preußen und über Holstein bei Österreich. Soweit so gut, wenn die Habsburger nicht eines übersehen hätten. Holstein, ihr neues Territorium, ist vollkommen von preußischem Besitz umschlossen. Wien ist gar nicht in der Lage, sein neues Verwaltungsgebiet zu regieren. Genau darauf hatte Bismarck gesetzt. Ihm war klar, dass ein über 1000 Kilometer vom österreichischen Stammland entfernt liegendes Hoheitsgebiet, das nur über preußisches Gebiet zu erreichen ist, für Habsburg wertlos sein würde. Noch hofft er, seine Ziele ohne eine militärische Auseinandersetzung mit Österreich durchsetzen zu können. Aber er ist Realist genug, um sich auf jeden möglichen Fall vorzubereiten. Die Lage ist für Preußen günstig. England und Frankreich sind durch den amerikanischen Bürgerkrieg vom europäischen Schauplatz abgelenkt und Russlands Freundschaft ist Preußen sicher. Um Italien braucht Bismarck sich nicht zu kümmern. Ganz Europa weiß, dass man in Rom nur auf eine Gelegenheit wartet, um den Habsburgern Venetien zu entreißen. Das ist Politik nach Bismarcks Geschmack. Eine außenpolitisch klug gestrickte Konstellation, die Preußen stärkt und alle Möglichkeiten offen hält. Inzwischen dämmert es den Verantwortlichen in Wien, dass man Bismarck auf den Leim gegangen ist. Um zu retten, was zu retten ist, mobilisiert Österreich, unterstützt von einigen um ihre Eigenständigkeit bangenden Kleinfürsten, seine Truppen. Während man noch in Wien die Pulverfässer auf die Pferdefuhrwerke verlud und Munition an die Soldaten ausgab, schlug Bismarck zu. Wie gesagt, Kriege können gewonnen sein, bevor sie begonnen haben. Im Juni 1866 besetzen preußische Truppen Böhmen, Hannover und Kurhessen. Am 3. Juli treffen sie bei Königgrätz an der Elbe unweit von Prag auf die österreichische Armee. Der preußische Schlachtplan ist denkbar einfach. Er lautet: getrennt marschieren, vereint schlagen. Der verantwortliche Generalstabschef Helmut von Moltke teilt seine Soldaten in drei Blöcke, kesselt die Österreicher in einer groß angelegten Umfassungsbewegung ein und nimmt den vollkommen überraschten Gegner in die Zange. Die Niederlage war vernichtend. Die braven österreichischen Soldaten verteidigten ihre Haut so teuer wie möglich, doch gegen die preußische Strategie waren sie chancenlos. Habsburgs Vorherrschaft in Deutschland ist unwiederbringlich beendet. Als die Waffen schweigen, betritt Bismarck die Bühne. Spätestens jetzt zeigte sich, wie falsch die Anschuldigungen seiner Gegner waren. Gegen den, der am Boden liegt, kann jeder mutig sein. Bismarck denkt weiter. In der Stunde des Triumphes reicht der eiserne Kanzler dem Verlierer die Hand zur Versöhnung. Er drängt auf eine schnelle Beendigung des Krieges und eine schonende Behandlung Österreichs. Das war Politik nach Bismarcks Geschmack. Eine Geste genügt, um die weitere Entfremdung zwischen Preußen und Habsburg zu beenden. Ein Schritt reicht aus, um eine zukünftige Zusammenarbeit offen zu halten. Sein Ziel verlor er deshalb nicht aus den Augen. Im Zuge der Friedensverhandlungen musste Wien einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Beteiligung des österreichischen Kaiserstaates zustimmen. Preußen nahm das Geschick Deutschlands in seine Hände. Kurz zuvor schreibt Bismarck seinem 14-jährigen Sohn einen Geburtstagsbrief. Der Friede mit Österreich ist so gut wie fertig. Nachdem es uns den Platz in Deutschland geräumt hat, haben wir es glimpflich behandelt. In der Politik muss man, wenn man viele Gegner hat, zunächst den Stärksten außer Spiel setzen und die Schwächsten schröpfen, was im Privatleben eine sehr unritterliche Gemeinheit wäre. Was wir brauchen, ist Norddeutschland. Und da wollen wir uns breit machen. Der Süden soll Geld bezahlen. Kennen Sie den Ausspruch, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Er könnte bei dieser Gelegenheit entstanden sein, denn als die Truppen siegreich nach Berlin zurückkehrten, hatten die preußischen Landtagsabgeordneten ein Problem. Der Krieg war mit Soldaten gewonnen worden, die nach der Verfassung gar nicht existieren durften. Die Abgeordneten hatten seinerzeit vehement die Heeresreform abgelehnt und nur mit einem Trick hatte Bismarck sie überhaupt umsetzen können. Zu Recht und mit Erfolg, wie jetzt selbst seine härtesten Kritiker zugeben mussten. Aus dem verhassten Konfliktminister Bismarck ist mit einem Schlag der erfolgreichste Staatsmann Preußens geworden. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Politiker lernen schnell. Wer gestern noch Bismarck bekämpfte, schüttelt ihm heute lächelnd die Hand. Wer ihn bislang keines Blickes würdigte, sucht jetzt seine Nähe. Bismarck macht gute Miene zum verlogenen Spiel, schüttelt artig die ausgestreckten Hände und lässt sich von den Parlamentariern im Gegenzug nachträglich die Rechtmäßigkeit seiner Entschlüsse attestieren. So macht man Politik. Ungeachtet des ersten Etappensieges zieht Bismarck weiter seine Fäden. Unter seiner Führung gründet sich der Norddeutsche Bund, in dem sich alle nördlich der Mainlinie gelegenen deutschen Staaten unter Preußens Führung zusammenschließen. Immer noch eine kleindeutsche Lösung, aber eine, die von Frankreich und England akzeptiert wird. Offenbar hatte man dort das Wichtigste übersehen. Wie bei vielen Verträgen, so findet sich auch hier das Wichtige im Kleingedruckten, geschickt formuliert und in einem Nebensatz versteckt. Der Norddeutsche Bund versteht sich nur als Zwischenlösung. Den süddeutschen Staaten steht der Beitritt offen. Damit ist das Tor zur großdeutschen Lösung aufgestoßen. Wenn Sie eine Pause machen und einen Kaffee trinken möchten, wäre jetzt die richtige Gelegenheit, denn die nächsten 3 Jahre sind aus historischer Sicht eher unbedeutend. Preußen nutzt die Atempause, um seine Wirtschaft zu modernisieren und seine Armee auf den neuesten Stand zu bringen. Der König besucht die neu gewonnenen Gebiete und Bismarck verlebt herrliche Tage auf seinem Gut Varzin bei Köslin in Pommern, das er sich von königlichen Tantiemen gekauft hat. Es sind wunderbare Wochen. Die Weiten der Landschaft erinnern ihn an seine Jugendzeit auf dem Familiengut Kniephof. Ein Leben voller Ruhe und Beschaulichkeit, Stille und Harmonie. Wo sind die Jahre geblieben? Inzwischen ist er 54, Haare und Bart sind grau, der Rücken macht Probleme. Wenn er allein durch die Felder spaziert, ziehen die Bauern den Hut und grüßen ehrfürchtig. Er ist berühmt. Jedes Kind in Preußen kennt sein Gesicht. Ist das der Lohn der Arbeit, das Ergebnis aller Mühen? Wenn er die Vergangenheit Revue passieren lässt, bleibt immer die gleiche Frage. Würde die Zeit reichen, um den großen Plan in die Tat umzusetzen? Er muss nicht lange grübeln. Die Idylle endet im Frühsommer 1870. Ein Paukenschlag weckt Europa aus dem Dornröschenschlaf. Um die weitere Entwicklung zu verstehen, müssen wir unseren Blick nach Frankreich richten. Dort herrscht zu dieser Zeit Kaiser Napoleon III. Mit seinem berühmten Vorgänger hatte er nur zwei Dinge gemein, den Namen und den angeborenen Hass auf alles Deutsche. Ansonsten ist er ein Regent ohne Fortune, eitel wie ein Pfau und politisch ohne jedes Feingefühl. Sein Ziel ist klar. Er will die westdeutschen Gebiete Preußens annektieren und an Frankreich angliedern. Noch fehlt ihm der Anlass zum Losschlagen. Aber glauben Sie mir, auf diesem Gebiet verfügen die französischen Herrscher über ebenso große Erfahrung wie Erfindungsreichtum. Es dauert nur ein paar Wochen, dann hat Napoleon III. Seinen Anlass gefunden. In Spanien hatte man die bis dahin herrschende Dynastie der Bourbonen vertrieben. Die neue Regierung will eine liberale Monarchie errichten und bietet einem deutschen Prinzen aus der süddeutschen Linie des Hauses Hohenzollern die spanische Krone an. Da auch Wilhelm I. dem Hohenzollern-Geschlecht entstammt, sieht Bismarck in diesem Angebot eine Stärkung Preußens und eine Schwächung Frankreichs. Genau das befürchtet auch Napoleon III. Er ist außer sich, fühlt sich von Hohenzollern umzingelt, bekommt Albträume, schickt seinen Botschafter Benedetti zum preußischen König und verlangt in barschem Ton die Unterbindung dieser Ernennung. Das Treffen findet in Bad Ems statt, wo Wilhelm sich einer Bäderkur unterzieht, zu der ihm sein Leibarzt geraten hatte. In Absprache mit Bismarck kommt er Napoleon entgegen, schreibt dem Hohenzollernprinzen einen freundlichen Brief und bittet diesen um Verzicht auf die angetragene Krone. Als Benedetti Napoleon übermittelt, dass der Prinz eingewilligt habe, ist dieser außer sich. So einfach würde er sich seinen Kriegsgrund nicht nehmen lassen. Napoleon ist wild entschlossen. Dieses Mal würden ihm die verfluchten Preußen nicht entkommen. Postwendend erscheint Benedetti ein zweites Mal in Bad Ems. Wortlos überreicht er Wilhelm eine schriftliche Note, in der Napoleon III. Eine formelle Garantie verlangt, dass auch zukünftig kein Hohenzollernprinz den spanischen Thron besteigen würde. Wilhelm entlässt den französischen Unterhändler, übergibt die Note an seinen Sekretär und lässt ihren Inhalt an Bismarck telegrafieren, die berühmte Emser Depesche. Bismarck weiß, was zu tun ist. Er lädt zu einem Pressetermin und bittet um Abdruck der Depesche in allen Zeitungen. Am nächsten Morgen kennt ganz Preußen die Forderungen des französischen Kaisers. Im fernen Paris schlägt sich Napoleon vor Freude auf die Oberschenkel. Er ist ein Teufelskerl. Bismarck ist ihm auf den Leim gegangen. Die Bloßstellung in den Zeitungen ist ein Kriegsgrund par excellence. Jetzt würde sich zeigen, wer Herr im Hause ist. Am 19. Juli 1870 erklärte Preußen den Krieg. Danach stößt er mit seinen Generälen auf den Sieg an. Es würde wunderbar sein, als Feldherr in Berlin einzuziehen und die Quadriga vom Brandenburger Tor als Beute nach Paris zu schleppen. In Deutschland schlägt die Veröffentlichung der französischen Forderung wie eine Bombe ein. Genau darauf hat Bismarck gesetzt. Überall eilen die Freiwilligen zu den Fahnen. Auch die süddeutschen Staaten, auf deren Hilfe Frankreich gehofft hatte, zögern keinen Augenblick und stellen ihre Truppen unter den Oberbefehl Preußens. Die deutsch-deutschen Rivalitäten sind mit einem Schlag Schnee von gestern. Ein Brief aus Paris hat erreicht, was Bismarck bis dahin versagt geblieben ist. Deutschland erhebt sich wie ein Mann. Ehe Napoleon begreift, wie ihm geschieht, steht die deutsche Armee tief in Frankreich. Sechs Wochen später ist sein süßer Traum ausgeträumt. Nach einer vernichtenden Niederlage bei Sedan legt der geschlagene Kaiser seinen Degen in die Hand des preußischen Königs. Kennen Sie den berühmten Mantel der Geschichte? Bismarck hat einmal gesagt, wenn er an einem vorüberwehe, bleibe dem Staatsmann nur eines, seinen Saum zu ergreifen. Jetzt weht der Mantel vorüber und Bismarck greift zu. Am 18. Januar 1871 ruft er im Spiegelsaal von Versailles den preußischen König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser aus. An diesem Tag sind die Vorzeichen andere als im Jahre 1849, als Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone ablehnen musste. Jetzt ist Preußen militärisch erstarkt, Russland steht an seiner Seite, Frankreich ist geschlagen und Habsburg machtlos. Der König kann die Krone annehmen. Das Zweite Deutsche Reich ist begründet. Kennen Sie das berühmte Gemälde von der Kaiserproklamation im Versailler Spiegelsaal? Wenn nicht, schlagen Sie einmal nach. Es ist in jedem Geschichtsbuch abgedruckt. Sehen Sie die jubelnden Fürsten, die ihre Degen und Hüte zur Decke strecken, um dem Kaiser zu huldigen? Es sind die gleichen, die wenige Jahre zuvor alles getan haben, um ihre territorialen Rechte gegen Preußen zu verteidigen. Das Rad der Geschichte ist über sie hinweggerollt. Bemerken Sie auch, wie feinfühlig der Maler Bismarck in Szene gesetzt hat? Ein ernst blickender Mann in weißer Uniform, der den Augenblick des Triumphes scheinbar ohne Regung über sich ergehen lässt? Er braucht nicht zu jubeln. Er weiß, was er geleistet hat. Und der Kaiser weiß es auch. In Anerkennung seiner Verdienste ernennt er Bismarck zum Reichskanzler. Im Frieden zu Frankfurt, der am 10. Mai 1871 unterzeichnet wird, muss Frankreich Elsass-Lothringen an Deutschland abtreten. Preußen fühlt sich im Recht, weil die Region von jeher zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörte und in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewaltsam von französischen Truppen besetzt wurde. Frankreich fühlt sich gedemütigt und empfindet den Verlust als Schmach. Eine offene Wunde, die noch lange bluten sollte. Die Gründung des Zweiten Deutschen Reiches hat die Machtverhältnisse in Europa entscheidend verändert. Aus dem einst unbedeutenden Preußen ist ein wirtschaftlich und militärisch mächtiger Staat im Herzen Europas geworden. Bismarck lässt sich davon nicht täuschen. Er weiß, dass Frankreich auf Revanche drängen würde. Um das zu verhindern, knüpft er ein außenpolitisches Netz, mit dem er Paris isoliert und die übrigen Großmächte von militärischen Schritten gegen Deutschland abhält. Seine letzte und zugleich größte Aufgabe. Er nimmt und gibt. Durch den Verzicht auf deutsche Kolonien in Übersee beschwichtigt er die großen Kolonialmächte. Eine Einmischung in die Weltpolitik hätte die Sicherheit des Reiches gefährdet. Gleichzeitig schließt er einen Defensivvertrag mit Österreich-Ungarn, in dem sich beide Länder gegenseitige Unterstützung im Fall eines etwaigen russischen Angriffs zusichern. 1881 gelingt der nächste Coup, das Dreikaiserbündnis zwischen Preußen, Russland und Österreich-Ungarn. In diesem Vertrag verpflichtet sich jede Seite zu wohlwollender Neutralität, wenn einer von ihnen in einen Krieg mit einer vierten Macht verwickelt werden sollte. Der Vertrag gilt zunächst für 3 Jahre und wird 1884 noch einmal erneuert. Solange dieses Bündnis gilt, ist ein Zwei-Fronten-Krieg undenkbar. Jetzt bleibt auch Zeit für innenpolitische Fragen. Bismarcks Krankenversicherungsgesetz, das Unfallversicherungsgesetz und das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung modernisieren den preußischen Staat. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber in ihren Grundzügen gelten diese Gesetze bis heute. Wenn Sie demnächst mit Ihrer Versicherungskarte zum Arzt gehen, denken Sie daran, Bismarck geht im Geist direkt neben Ihnen. Im Sommer 1887 unterzeichnen Preußen und Russland als Ersatz für das ausgelaufene Drei-Kaiser-Bündnis einen von Bismarck entworfenen Rückversicherungsvertrag. Er verpflichtet beide Länder zu strikter Neutralität für den Fall eines österreichisch-ungarischen Angriffs auf Russland oder eines französischen Angriffs auf Deutschland. Dieser Pakt ist Bismarcks Meisterwerk. Er bildet den krönenden Abschluss eines Bündnissystems, das Preußen sicher durch alle Untiefen der europäischen Machtpolitik führt. Inzwischen ist er jenseits der 70. Die wenigen Bilder, die wir kennen, zeigen ihn sichtlich gealtert, aber immer noch energisch und mit klarem Blick. Das Werk ist vollbracht. Bismarck denkt zurück an seine Jugend, die pommerschen Felder, ein Leben ohne Hektik und politische Verantwortung. Doch das Schicksal will es anders. Die Schläge kommen schnell und unerbittlich. In 100 Tagen ist alles vernichtet, was Bismarck über Jahrzehnte aufgebaut hat. Achtundachtzig stirbt Wilhelm I. Das Deutsche Reich verliert einen Kaiser, Bismarck einen Freund. Sein Sohn und Nachfolger, der schwerkranke Friedrich III., legt das Schicksal des Reiches noch einmal vertrauensvoll in Bismarcks Hände. Nur eine Atempause, ein kurzes Intermezzo vor dem Zusammenbruch. Friedrich III. Regiert ganze 99 Tage, dann stirbt auch er. Sein Nachfolger ist der 29-jährige Enkel Wilhelms I., Wilhelm II., ein Heißsporn und erklärter Gegner Bismarcks. Ein Generationenkonflikt, der junge Kaiser und sein greiser Kanzler. Wilhelm ahnt nichts von den komplizierten außenpolitischen Konstrukten, die Bismarck geschaffen hat. Für ihn ist das Deutsche Reich stark genug, um es mit jedem Gegner aufzunehmen. Das Drama beginnt im März 1890. Bismarck wird entlassen. Der Lotse geht von Bord. Von da an beginnt der freie Fall. Als die russischen Unterhändler in Berlin erscheinen, um den Rückversicherungsvertrag zu verlängern, lehnt Wilhelm II. Ab. Er braucht keine Absprachen. Das deutsche Heer ist ihm Sicherheit genug. Die Russen sind entsetzt. Als die Unterhändler nach St. Petersburg zurückkehren, um den Zar zu unterrichten, werden sie bereits von französischen Diplomaten erwartet. Russland hat neue Freunde gefunden. Das Deutsche Reich ist isoliert. Bismarck, der sich auf seinen Besitz in Friedrichsruh zurückgezogen hat, kommentiert die Ereignisse mit einem einzigen Satz. Das Todesurteil ist gesprochen. Er sollte Recht behalten. Als Bismarck am 30. Juli 1898 die Augen für immer schließt, steht das Deutsche Reich am Abgrund. Die Schlinge ist ausgeworfen, die Zange angesetzt. Nur 16 Jahre später betreten die Henker das Schafott, um die blutige Hinrichtung zu vollziehen. Sie hörten Otto von Bismarck, Diplomat im Schatten der Macht. Autor Karl Höfkes. Sprecher Eva Garg und Matthias Ponier. Aufnahme und Tonbearbeitung Jan Voss. Musik Stefan Knauer. Eine Produktion der Polarfilm und Medien GmbH 2007. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.